Vorsicht. Nicht da drauf drücken. Das Ding braucht dich gar nicht zerstören. Nein. Du. Ich? Ja. Was hat denn du denn?